Ich freue mich über die vielen wunderbaren E-Mails, die reingekommen sind. Gerade vorher, was alles passiert ist. An Wundern. Wollt ihr mal kurz was hören, was alles passiert ist? Okay, preist den Herrn. Also, eine schreibt, ich kann meinen Kopf wieder viel besser drehen. Keine Schmerzen mehr beim Drehen. Bei der anderen Fußschmerzen weg. Jemand anders? Meine Kieferschmerzen auf der rechten Seite sind gerade jetzt verschwunden. Danke, Jesus. Bin auf Livestream von der Schweiz dabei. Andere schreibt, die Doppelbilder im linken Auge aufgrund eines Schlaganfalls sind verschwunden. Preis den Herrn, ist es nicht stark? Jemand anders schreibt, ich habe seine Kraft und Wärme von Kopf bis Fuß gespürt und der Muskelkater ist weg. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Jemand anders schreibt, das war über die Stunde, die heutige Botschaft von dir über den Glory Life Schul Livestream war sensationell gut. Habe in 34 Jahren noch nie eine so klare Erklärung gehört, was der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist und über den Baum des Lebens. Ich hatte viele Aha-Momente, die gut taten. Danke. Das war jetzt kein Heilungszeugnis, das haben wir noch. Pass auf. Weißt du, aber ist schon der Hammer, ne? Warte mal, jetzt bin ich hier bei, muss ich unter gelesen gucken, weil die hatte ich gerade schon gelesen. Was hatte ich hier? Schon stark, was Gott alles tut. Ja, genau, hier haben wir noch mal eins. Ah, okay, das genau, die Bluthochdruck, genau. Heute Abend habe ich mein Blut, sie hatte Bluthochdruck und heute Abend habe ich meinen Blutdruck geprüft und er ist ganz normal. Danke für die Heilung von Jesus. Preist den Herrn. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre für alle diese wunderbaren Heilungen. Wenn du noch was erlebt hast, kannst du mir gerne noch eine E-Mail schreiben, dann lese ich es am Ende der zweiten Stunde noch vor. Aber jetzt kommt unsere wunderbare, herrliche Manuela mit ihrem wunderbaren Thema zu göttlichen Finanzen. Also, hört mal gut zu. Das ist auch wichtig, hat auch mit der Liebe zu tun. Preist den Herrn. Hier ist das Mikrofon. Wir sind gespannt. Amen. So begrüßt werden, schön. Oh, ich bin noch drauf, ne? Ja, ich mache weiter mit Finanzen, göttliche Finanzen, übernatürliche Finanzen. Ich wiederhole vielleicht nochmal vom letzten Mal kurz, dass wir dass Gott Yahweh Jireh heißt, unser Versorger, schon die Zusage, dass er uns versorgen wird. Und wir haben dann besprochen, dass wir unter diese Versorgung kommen, indem wir 10% unseres Bruttogehaltes geben ins Reich Gottes, da wo wir unsere Nahrung bekommen. Genau. Und wir haben über Saatglauben, also Saat gesprochen, dass wir glauben, wenn wir sehen, dass wir reichlich auch ernten, es kommt reichlich zurück. Genau, was ich jetzt noch vertiefen möchte, ist und zwar Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ich möchte nochmal auf Erstlinge, das habe ich letztes Mal nicht gemacht, eingehen, was es bedeutet, da zu investieren. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen, dass wir das zur Ehre einfach als Erstling, wenn das erste Gehaltserhöhung ist, dass wir das einfach geben ins Reich Gottes. Dass wir da, wo wir zusätzlich Einnahmen haben, es einfach auch Gott ehren, indem wir da zurückgeben. Genau, dass das wichtig ist. Also das halt, wir haben es ja auch davon gehabt letztes Mal, dass es immer auf unser Herz ankommt, dass es so wichtig ist, unser Herz. Und genau, beim Erstling genauso, wenn man was bekommt zum ersten Mal und dann erhält man, also gibt man einfach da die Ehre Gott dafür, genau. Dass man es halt auch nicht selbstverständlich einfach immer nimmt, sondern wirklich, dass man sieht, dass es von Gott ist, dass er uns segnen möchte. Genau. So, also wir achten auf unser Herz, haben wir letztes Mal auch gehabt, dass wir nicht von Gott abkommen, wenn wir dann mal so richtig reich sind. Genau, unser Herz hängen wir nicht an Reichtum, da hängen wir unser Herz nicht hin. Unser Herz bleibt bei Jesus. Genau. So, ich möchte einfach nochmal auch, wir haben auch gesagt, dass wir sprechen sollen über Finanzen. Die Woche ist mir so gekommen, dass mal vor Jahren habe ich mal gehört, wie ein Prediger gesagt hat, dass er eigentlich so jeden Tag ein Vers zum Beispiel über Heilung, aber auch über Finanzen eben meditiert. Dass es so sein Prinzip ist, dass er sich dessen bewusst ist einfach. Da ist mir das so gekommen, ja, das stimmt eigentlich, man sollte sich das wirklich jeden Tag bewusst machen, was uns gehört. Und ich möchte da nochmal eben, dass sich das wirklich vertieft in unseren Herzen, dass der Herr wirklich Wohlstand, Reichtum für uns bereitet hat. Das in Psalm 35, 27, der Herr sei hochgelobt, der große Freude am Wohlergehen seines Dieners hat. Also das ist, er hat wirklich Freude daran. Also ja, jetzt am Dienstag im Glory House war, dass eine so gesagt hat, wir müssen ja nicht reich oder wohlständig sein. Und dann hat eine andere gesagt, also ich habe nichts dagegen, wenn der Herr mich reich macht. Da dachte ich, ja, man kann sich's aussuchen, gell? Aber da merkt man mal, es ist einfach noch drin manchmal, dass man will, das wirklich der Herr. Ja, der Herr will's wirklich. Also hier steht's, er hat sogar Freude daran, gell, dass wir das einfach nehmen. In Sprüche 10, 22, der Segen des Herrn macht reich. Also es kommt ja von ihm, er möchte uns wirklich beschenken. Uns, ja, dass wir wirklich in Fülle leben, dass es uns gut geht. Das ist sein Herzenswunsch einfach für uns Kinder. Er will keine armen Bettler, also das sowieso nicht, genau, das will er gar nicht. Psalm 68, 20, gepriesen sei der Herr, der uns Tag für Tag mit Segnungen überhäuft. Ja, also es ist doch, wenn man das doch jeden Tag so ein bisschen meditieren würde, gell, da kann ja nur der Wohlstand kommen. Also habe ich mir das so gesehen, da kann es ja nur kommen, gell, dass Geld zu uns kommt, die Finanzen, dass übernatürliche Versorgung zu uns kommt. So, die einzige Voraussetzung ist natürlich, dass wir es glauben, dass wir es wirklich nehmen, dass wir uns damit beschäftigen. Gell? Das ist die Voraussetzung, genau. Dass wir das auch so nehmen, der hat ja auch uns befreit von Sünde, Schuld, aber auch von Armut. Dass wir das auch nehmen, er hat uns befreit. Und das kann man genauso nehmen wie Errettung, kann man das auch Versorgung nehmen, jetzt im Glauben, jetzt. Jetzt. Amen. Genau. Was ich jetzt noch ansprechen will, das ist jetzt neu. Und zwar, man hat es mal hier auch vor vielen Jahren mal gelehrt, gepredigt, dass man, wenn man weltlich spendet, dass man das nochmal doch prüfen darf, ob nicht, weil das Wort Gottes sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und ob das dran ist noch, du darfst, und es kann auch mal dran sein, dass wir in irgendeine Institution spenden. Wenn es der Herr dir aufs Herz legt, dann mach's auch, klar. Aber prüf, ob du, ob nicht besser wäre, dass unser Geld auch wirklich ins Reich Gottes fließt und nicht in weltliche Organisationen. Da darfst du selber dich prüfen oder mit Jesus das einfach besprechen sozusagen, ob es noch dran ist. Also ich habe damals meine Sachen gekündigt, das weiß ich, weil das war mir so klar. Ja klar, das Geld soll doch lieber ins Reich Gottes, also ja. Und auch Matthäus 6,33 trachtet aber zuerst nach der Ausbreitung des Reiches Gottes weltweit und das alles wird euch hinzugegeben werden. Also wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, genau. Und da wissen wir auch, ich so wissen wir auch mehr, dass das Geld auch da verwendet wird für gute Sachen und nicht irgendwie anders abhanden. Also wo wir auch unser Geld investieren, ist es auch wirklich, hat auch einen Ausdruck, eine Auswirkung. Also bei uns ist schon wichtig, dass wir es ins Reich Gottes. Und hier ist sowieso der gute Boden. Genau, da dürfen wir investieren. Genau. Und auch ein schöner Spruch, Sprüche 10, 22, der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Das ist auch sehr entspannt, angenehm. So. Ja, ich habe auch letztes Mal viel über 4,19 erwähnt, und zwar, dass Gott all unsere Nöten begegnet und dass wir da aber das nicht vernachlässigen, das auch uns, unseren Herrn zu bringen. Also ihm die Anliegen, wenn Rechnungen kommen, wenn irgendwie du überfordert bist mit Finanzen, bring's ihm und er wird sich drum kümmern. Aber bring's ihm im Gebet und vertrau und glaub einfach, er kümmert sich drum. Genau, weil wir haben diese Zusage, er wird all unsere Nöten begegnen. Genau, da Trauma drauf. Genau, super. Ja, wir haben davon gehabt, auch was Segen bringt, eben, dass wir Israel segnen, uns um Witwen und Waisen kümmern sollen. Da liegt Segen drauf. Das ist auch wichtig, unser Verhalten in Finanzen, dass wir uns für Segen entscheiden, was uns segnet. Es gibt auch Dinge, wo uns eher wieder von dem Segen wegbringen können. Das habe ich letztes Mal auch noch angesprochen. Dass wir zum Beispiel ja fleißig sein sollen oder so. Gell? Also Faulheit bringt jetzt so kein Reichtum. Genau. So was. Genau. Ich möchte noch zum Segen Abrahams was sagen, und zwar Galater 3,14. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Also in ihm haben wir auch den Segen Abrahams. Und das hat mir mal hier auch gefallen, wo die Predigt war. Das kam so, Abraham war reich. Später kommt dann Abraham, war sehr reich, glaube ich, oder? War das Isaak? Isaak war sehr reich. Und dann kam nochmal eine Steigerung, war sehr, sehr reich. Gell? Was Isaak, genau. Ja, wobei Abraham auch, ging es auch sehr finanziell sehr gut. Genau, aber so diese Steigerung eben, die ist auch bei uns einfach vorhanden. Es steigert sich. Das heißt, wir können wirklich, sie zieht immer mehr auch dann wieder weitergeben. Ich meine, ist ja Gottes Plan für uns, dass wenn wir mehr empfangen, dass wir auch mehr wieder weiterfließen lassen können. Das ist echt faszinierend, dass es da auch keine Grenze nach oben gibt, genau. Und ja, das muss auch fließen lassen, natürlich, wenn man mehr bekommt, dass man einfach immer dranbleiben, weiterzugeben, zu sehen. So. Ich habe hier 2. Korinther 9, 8 bis 11. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Arm gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Ja, das ist so unsere Mentalität, wirklich großzügig zu sein, wirklich zu geben, weiterzugeben. Also ich freue mich auch immer, wenn ich Trinkgeld geben kann, ne? Großzügig und da nicht so, ja, dass es peinlich ist. Genau, also wirklich großzügig dürfen wir geben. Ist schön, dass Gott es so eingerichtet hat. Und ich habe aus dem Buch von Erich Fritz rausgelesen, das hat mich dann auch sehr berührt. Er hat sogar einen extra Job angenommen, damit er mehr geben konnte, dass er sogar mehr geben konnte. Also eine Putzstelle, glaube ich sogar. Also echt faszinierend, wie sein Herz da ist. Wo kann ich einfach noch mehr geben ins Reich Gottes? Und ja, das also wirklich Luft nach oben immer in Bezug auf Geben. Ja, wir sollen ja auch nicht, da habe ich jetzt auch noch den einen Vers. Ich finde das halt, es kommt immer mal wieder so, dass man vielleicht doch enger wird wieder, wieder geizen will. Also, und da habe ich auch, da war doch dieser Werbespot, Geiz ist geil, und das stimmt einfach gar nicht, gell? Das ist absolut vor Gott gar nicht gut. Kolosser 3, Vers 5. Auch nicht, seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst sogar. Also das muss auch angesprochen sein, dass eben, dass wir aufpassen, nicht geizig zu werden, nicht, dass wir das Geld da anbeten auf unserem Konto. Das ist nicht gut, nicht gesund. Ich habe jetzt auch vor 2 Jahren, glaube ich, über Erweckung hier mal gelehrt, und das, da ist auch ein wichtiger Part, wenn wir Erweckung haben wollen, ist auch Finanzen ein ganz wichtiger Part. Also in Apostelgeschichte, wo sie den Aposteln das alles zu Füßen gelegt haben, Äcker verkauft haben sogar und ihnen gegeben haben, also das ist auch so, da sieht man mal, wie das Herz ist, wenn auch. Also, und bei Erweckung denke ich mir auch immer, da braucht man auch viel von Finanzen, um das alles zu finanzieren. Und da habe ich so für mich damals mal so, ja, einfach mal auch mal Geld zur Seite zu tun und zu sparen oder, und dann einfach mal, warum nicht mal 500.000 oder 100.000, ich weiß ja nicht, je nachdem, wie man hier verdient, aber das mal auch wirklich zur Seite tun, um das mal einfach mal so einen größeren Betrag hier geben zu können, außer den 10 noch einfach dieses, weil das einfach Gott auch bewegt, wenn wir auch mal auf irgendwas verzichten, um lieber zu geben ins Reich Gottes zum Beispiel, dass man, muss ich das jetzt unbedingt haben oder, also ich habe das oft so gemacht, dass ich gesagt, muss jetzt auch nicht sein, ich gebe es lieber, also ins Reich Gottes rein, also dass man da einfach wirklich großzügiger sein darf oder wirklich mal, ja, warum nicht mal ein bisschen was sparen und wenn man das hat und dann mal geben. Ich meine, es ist auch gut, wenn es da mal wieder so ein bisschen weh tut. Also, dass es ein Opfer ist, also nicht nur von unserem Überfluss, sondern wirklich auch mal Opfer, dass wir ein bisschen mehr geben. Also, wir dürfen immer wissen, er sieht ja unser Herz, wie wir es meinen, und wenn er das sieht, ich will lieber ins Reich Gottes, aber trachte zuerst nach seinem Reich, gell, auch in den Finanzen, da ist schon was drauf. Also da ist Potenzial einfach, genau, das wollte ich unbedingt mal hier loswerden, als Idee. Und an Projekte mangelt es ja hier überhaupt nicht. Daher, wir brauchen Finanzen. So, aber ich sage dann auch ganz klar, übernimm dich nicht. 2. Korinther 8, 12. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erbringen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Also übernehmt euch auch nicht. Also nicht, dass ihr jetzt in finanzielle Not geratet. Das will Gott nicht. Gell? Ihr sollt genügend haben. So, wie geben wir? Genau, freudig. Vom Segen freudigen Gebens. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht im Verdruss oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ja. Also alles, was wir machen, wir machen es freudig und wir machen es gerne. Wir geben gerne ohne Verdruss. Das ist sehr wichtig. Das spricht halt auch wieder, wie ist unser Herz. Genau. Wenn wir natürlich merken, wir sind eng wieder, dann gib das Doppelte. Dann wird es wieder weit. Ja, überliste deine Seele, überliste alles, was da... Genau, man kann es wirklich selber überlisten. Was ich auch noch so, und zwar, wenn wir Verpflichtungserklärungen ausfüllen, ist es auch wichtig, also ich finde manchmal irgendwo in der Hosentasche wieder die Verpflichtungserklärung und dann tue ich die aber schön ordentlich dazu, dass sie dann dazu kommt, wenn ich es dann überweise. Also ich glaube, das ist auch wichtig, weil Prediger 5, Vers 4 hat er mir noch gegeben, ein Tor beachtet seine Gelübde nicht. Also wir sind keine Toren, sondern wir sind klug und wir, wenn wir versprechen was, also dass wir geben, dann sollten wir es auch einhalten, unsere genau, Verpflichtungserklärung. Und wenn es eben mal in der Tasche irgendwie hängen geblieben ist, man kann es ja nachholen, genau. Das, aber dass man da korrekt ist, ich glaube, das ist wichtig, dass man da wirklich auch korrekt ist. Und was auch wichtig ist eben, dass wir immer zufrieden sind, egal wie viel wir haben. Weil das, also das hat mir gefallen, dass Paulus das so gesagt hat, er ist zufrieden, wenn er viel hat, er schaut zufrieden, wenn er wenig hat. Und ich glaube, die Phasen hat wahrscheinlich auch jeder mitgemacht, mal mehr, mal weniger. Aber dass er trotzdem zufrieden ist und dass es auch nicht mit deinem Wert zu tun hat, wie viel du auf deinem Konto hast, ist auch wichtig. Und wenn auch mal weniger wäre wieder, dass du trotzdem zufrieden und dankbar bist. Also da habe ich mehrere Bibelübersetzungen, damit es wirklich tief, dass wir wirklich da zufrieden sind, egal wie es aussieht in den Finanzen. Philipper 4, 12. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Also dieser Zustand ist super, wenn wir in allen Bereichen zufrieden und dankbar sind. Die neue Genfer Übersetzung. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Genau, also dass wir da beides auch mitleben können. Das Buchübersetzung, ich kann ganz bescheiden leben. Ich kann aber auch den Überfluss annehmen. In jeder Lage, ja, in allen Umständen kann ich mich zurechtfinden. Satt sein oder hungern, im Überfluss leben oder Mangel leiden. Genau, das ist wirklich beeindruckend eben, dass wir das wirklich können, egal wie es aussieht. Wir leben einfach wunderbar weiter. Also es hat nichts auch mit unserem Wert zu tun. Wir sind geliebt von Gott. Wir haben ihn als Herrn unseres Lebens gemacht und er ist in uns. Also er ist, egal wie es äußerlich auf dem Konto aussieht, wir sind einfach dankbar und zufrieden. So. Dann habe ich noch hier einen wunderschönen Vers noch so zum Abschluss. Eigentlich eins habe ich dann noch. Ja, das wollte ich noch, und zwar praktisch noch, wenn du mit Finanzen noch nicht so klar kommst, es hilft, ein Haushaltsbuch zu führen, also als praktische Übung, wenn du mehr ausgibst, wie du solltest, wie du hast, ist es logisch, bringt Schulden. Und das möchte Gott natürlich nicht, sondern dass du das, was du hast, auch ausgeben kannst und nicht weiter drüber hinaus. Und da ist halt hilfreich, ein Haushaltsbuch aufzuschreiben, deine Einnahmen und Ausgaben. Wenn du das, dann kommst du da rein, wie viel kannst du ausgeben und wie viel eben nicht. Dass du da einfach einen Überblick bekommst. Also es kann am Anfang hilfreich sein. Es gibt es bei der, man kann so Bücher geschenkt bekommen, bei der Bank sogar, die haben das. Und oder auch selber, wenn du im Computer fit bist, auf der Excel-Tabelle, Einnahmen, Ausgaben abziehen und dann siehst du genau, was du noch übrig hast. Genau. Also dass du schon auch den Überblick hast über dein Vermögen und eben nicht mehr ausgibst, wie du hast. Das ist nicht gut sonst für dich. Ja, nee, das möchte einfach Gott nicht, genau. So, das wollte ich noch, genau das. Ja, und dann, da ist noch mal was. Und zwar, was ich gehört habe von Pastor Georg, aber auch schon im Buch gelesen habe von Joshua Mills, dass er rät, dass wir so 2 bis 3 Monatsgehälter auf Reserve haben, dass wir, wenn mal was wäre, dass man nicht da dass es uns zu knapp wird. Genau, dass wir alles noch bezahlen können, dass wir da einfach was auf der Seite haben. Den Tipp fand ich jetzt auch eigentlich gut, dass man, wenn mal was wäre, wenn wir die Stelle aufhören müssten, wer weiß, man weiß ja nie, was noch kommt, dann, dass man da einfach versorgt ist noch weiterhin. Genau. Das sind noch ein paar praktische Tipps gewesen. Und jetzt beende ich mit Hebräer 13,5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und genügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Und das ist auch eine Verheißung, auf ihn können wir bauen. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr mir noch nachbetet, damit es so richtig fest wird. Genau. Danke, Vater, dass du mein Schöpfer bist und in mir lebst. Ich bin ein gesegnetes Mitglied deiner königlichen Familie. Krankheit gehört genauso wenig zu mir wie Armut. Ich bin gesegnet und eigne mir deine Verheißungen über Wohlstand an durch Glauben. Ich spreche mir Fülle und und keinen Mangel mehr. Ich bringe alle meine Bedürfnisse Jesus. Gottes Wort ist wahr. Und ich danke dir, dass ich auf mein Herz achte. Ich werde zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird mir zufallen. Ich danke dir für die Kraft jetzt, Reichtum zu erwerben. Ich empfange sie jetzt. Halleluja. Wow. Amen. Stark. Halleluja. Vielleicht kannst du das Bekenntnis auf die Glory Life Schulseite nehmen. Dann kannst du es zu Hause weiter bekennen. Preis den Herrn. Ja, das ist wie die Manuela gesagt hat, ist tatsächlich genauso wie beim Thema Heilung. Ja? Dass du aus den Verheißungen Gottes raus lebst, dass du das bekennst, was das Wort Gottes sagt über deine Finanzen. Er hat dich genauso, wie er dich vom Fluch der Krankheit befreit hat, so hat er dich auch vom Fluch der Armut befreit. Und das müssen wir bekennen und das müssen wir im Glauben nehmen. Das ist so wichtig. Und genau, und ich finde es auch gut, diese Mischung, die Manuela gebracht hat, wirklich diese Mischung aus eben Glauben an die Verheißungen und gleichzeitig auch praktisch im Umgang mit Weisheit umgehen. Das ist auch wichtig, weil man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Manche, die sind so in ihrem Know-how drin, was Finanzen angeht, dass sie wirklich alles nur nach dem Banker machen, aber nicht nach den Prinzipien Gottes mehr. Und andere wiederum, die sind so einfach in dem Glauben, jawohl, ich glaube, dass ich versorgt bin, aber wenn du halt zum Beispiel, wie Manuela sagte, wenn du nicht arbeitest, dann kannst du viel glauben, dass du trotzdem versorgt bist, aber da hast du halt nicht die Verheißung Gottes auf deiner Seite, sondern eher im Gegenteil. Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, also, oder hier vor, die Manuela hat hier vor aus den Sprüchen zitiert und da bin ich natürlich hier bei meinem Lieblingsvers gelandet, ne, wo es hier heißt in Sprüche 24, 33, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Sag mal, ne? Das willst du nicht, Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, das willst du nicht. Halleluja. Also, das ist auch wichtig, damit die Verheißungen Gottes funktionieren, ist auch wichtig, diese praktischen Dinge zu beachten. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben, und jetzt wollen wir ganz praktisch geben noch und den Heiligen Geist fragen. Du hast ja gehört, du kannst in bar geben, aber du kannst auch eine Verpflichtungserklärung ausfüllen. Und wenn du sie in deine Hosentasche steckst heute, dann vergiss sie da nicht, wasch sie nicht so oft mit der Hose, bis sie sich aufgelöst hat, sondern genau, halte deine Gelübde, wie die Bibel so schön sagt. Tu einfach das, was er dir zeigt. Jetzt darfst du das tun, was er dir zeigt. Beziehungsweise, stimmt, ich hatte gerade vorher was auf dem Herzen. Ich habe es zu Irina gesagt und wir sind darin übereingekommen. Musst du noch, bevor du jetzt gibst, muss man noch was dazu sagen. Weil Manuela hat vorher gesagt, dass ein besonderer Segen drauf ist, wenn wir Witwen und Waisen segnen. Und wir hatten irgendwie spontan den Eindruck, dass wir die Sammlung heute Abend in unser Waisen- und Witwenprojekt in Uganda geben wollen. Ja, wir haben ja ein Witwenprojekt in Uganda, wo die Witwen Finanzen bekommen, um Perlhühner zu züchten und Schweine. Und wir haben ein Waisenprojekt, das wisst ihr, da kann man ja auch Patenschaften übernehmen von den Waisen. Und ich hatte habe so zu Irina gesagt, wie wäre das, wenn wir heute Abend die Sammlung einnehmen für die Witwen und Waisen in Uganda, weil da liegt ein besonderer Segen drauf. Amen. Also, mit diesem Wissen fragt den Heiligen Geist, was soll ich sehen, was soll ich geben? Und dann werden wir das an die Witwen und Waisen in Uganda geben. Preist den Herrn. Ach so, ja, im Livestream, genau, könnt ihr auch geben für die Witwen und Waisen in Uganda, indem ihr entweder mit der IBAN überweist oder mit der Kreditkarte oder mit PayPal. Also tut das, was euch der Heilige Geist zeigt. Preist den Herrn. Und während ihr gebt, ja, zum einen kurzer Bericht von Hamburg noch. Wir waren in Hamburg, in unserer Glory Life Gemeinde, Glory Life Zentrum Hamburg. Wir waren zuerst am Sonntag im Leonardo Hotel und das war auch ein Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und haben stark wirklich Gott erlebt, haben auch einige starke Wunder erlebt. Zum Beispiel ein kreatives Wunder war, dass eine Frau, die hatte durch einen Fuß Trümmerbruch oder was es war, hatte sie eine Sehne im Fuß, die um 3 Zentimeter verkürzt war. Und dadurch konnte sie nicht richtig in die Hocke gehen und bestimmte Bewegungen machen und so weiter. Und Gott hat wirklich diese Sehne übernatürlich verlängert. Sie hat unter Tränen hat sie demonstriert, was sie jetzt wieder machen kann und gezeigt, dass die Sehne wieder die normale Länge hat. Preis den Herrn, es war ein richtig kreatives Wunder. Danke, Jesus. Eine andere Frau, die hatte sowohl starke Nackenprobleme als auch extrem hohen Blutdruck, sodass sie starke Kopfschmerzen hatte. Und durch den extrem hohen Blutdruck hat sie auch nicht mehr klar gesehen. Das heißt, es war so schlimm, dass sie nur durch einen Schleier durchgesehen hat. Und Gott hat sie komplett geheilt. Ja. Er hat den Blutdruck normalisiert. Sie hat wieder klar gesehen. Sie hat keine Schmerzen mehr gehabt, keine Kopfschmerzen mehr, keine Nackenprobleme mehr. Gott hat sie komplett geheilt. Preis den Herrn. Das war auch stark. Und wir hatten ja am Montag noch eine zweite Veranstaltung und da kam dann eine Frau auch vom Sonntag wieder, die war extra aus Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag gekommen und die hat am Sonntag eine starke Befreiung von Essstörungen erlebt. Und zwar hatte sie seit über 10 Jahren hatte sie so starke Essstörungen, mal hat sie gar nichts gegessen, dann wieder extrem viel. Und die Sache bei Essstörungen ist ja die, und das hat sie auch so erzählt, die Leute sind wie unter einem Zwang, ständig über Essen nachzudenken. Ja? Und sie hat ständig über Essen nachdenken müssen. Sie konnte nicht eine normale Mahlzeit einnehmen, ohne irgendwie da über Essen zu hirnen, was sie isst, was sie nicht isst und so weiter. Und sie hatte auch durch diese Essstörung hatte sie auch Magen-Darm-Probleme und deswegen einfach auch Symptome da in dem Bereich, Spannungen, Druck und so weiter. Und am Montagabend kam sie wieder, am Sonntagabend ist sie berührt worden vom Heiligen Geist, am Montagabend kam sie wieder und hat bezeugt, ist alles verschwunden, ihre ganzen körperlichen Symptome sind weg, aber auch diese ganzen Gedanken sind völlig verschwunden. Sie hat am nächsten Morgen ganz normal gefrühstückt und hat keine komischen Gedanken mehr gehabt und auch den ganzen Tag nicht. Preist den Herrn. Also Gott hat sie echt freigesetzt. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist so gut. Ja, und dann haben wir noch ein Zeugnis vom vor 2 Wochen hier in der Glory Life Schule, weil das muss man auch bezeugen, was hier in der Glory Life Schule passiert. Und zwar von jemand, die ganz neu in der Glory Life Schule ist. Erst seit etwas über 2 Wochen ist sie Schülerin bei Glory Life. Und am ersten Donnerstagabend, wo sie dabei war, wurde am Anfang konkret die Vaterliebe Gottes für die Verlorenen freigesetzt. Ihr erinnert euch, das war vor 2 Wochen. Am Samstag darauf war ich mit meinem Mann im Globus Handelshof zum Einkaufen. Es war viel los. Beim Rausgehen nahm ich ein Ehepaar wahr. Die Frau lief gebückt an einem Rollator. Ihr Mann lief einige Schritte vor ihr, auch gekrümmt. Ich schaue meinen Mann an und sage, siehst du es auch? Er sagte mir, dass ihm Gott den Mann schon beim Reingehen ins Geschäft gehighlightet hatte. Mir selbst ging der offensichtliche schmerzhafte Zustand der Frau buchstäblich durchs Herz. Ich ging auf die Frau zu und fragte sie, haben Sie Schmerzen? Sie bejahte und ich fragte, wo genau. Als sie auf ihr Knie zeigte, erklärte ich, dass ich mit Gebet für Knie schon öfter gute Erfahrungen gemacht habe. Sie begrüßte mein Angebot zu beten und lief weiter. Ja, so ist es auch bei Leuten, ja? Weil sie denken, du betest abends für sie. Ja? Sie dachte vielleicht, ich würde nach der Begegnung im Supermarkt für sie privat beten oder in einer Kirche eine Kerze für sie anzünden. Viele von euch wissen, dass Kerzen nicht heilen. Okay. Ich ging ihr rasch nach und erklärte, dass ich gerne hier und jetzt für sie bete. Sie war so offen. Ich habe schnell noch hinterher erklärt, dass ich an Jesus glaube, damit sie nicht denkt, ich bin ein Quacksalber oder Wunderheiler ohne Christus. Ich hatte das starke Gefühl, dass ihre Schmerzen groß waren und dass sie Hilfe wollte, ganz egal woher. Im anschließenden Gebet mit Handauflegung wurde mir wieder klar, wie wunderbar es ist, für Kranke zu beten, weil man auch beim Beten kurz erklären kann, dass Jesus für unsere Sünden und unsere Krankheit gestorben ist und was Ostern bedeutet. Einfach froh, noch die Grundlagen weiterzugeben und Menschen Gutes tun. Die Dame sagte anschließend, dass sie einen Hitzestrom verspürt hatte während des Gebets und dass in ihrem Knie etwas anders sei als vorher. Genau beschreiben konnte es nicht. Das konnte sie es nicht. Der Mann war dann leider zu weit weg, aber mein Mann war durch die Begegnung so ermutigt, dass wir anschließend im Auto auch für den Mann gebetet haben, dass er durch die Veränderung am Knie seiner Frau auch eine Heilungserfahrung von Jesus macht. Ich sehe diese Begegnung als direkte Auswirkung der Freisetzung vom Donnerstag zuvor. Ich konnte mit dem Vaterherz des Erbarmens auf die Dame zugehen und der Krankheit und den Schmerzen in der Liebe und Autorität Christi begegnen. Ja, es hat etwas Überwindung gekostet. Man steigt aus der Komfortzone, aber es ist zu schaffen. Amen. Sag mal, es ist zu schaffen. Und das Ergebnis macht Freude. Alle Ehre, Jesus. Halleluja. Liebe Grüße. Danke für euren Dienst und euer Vorbild. Ich bin gespannt, was Gott weiterhin tut in meinem Land, wenn wir als seine Kinder sensibel und offen sind. Amen. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn für alles, was Gott in der Glory Life Schule tut. Segnen wir noch die Sammlung zusammen.